Januar 1780. Möchte dieser Abschaum der Menschheit, den Sie Bischöfe nennen, vernünftig und duldsam werden? Aber ich fürchte, dass es ebenso schwer sein dürfte, ihre Pfaffen menschlich zu machen, wie Elefanten sprechen zu lehren. Als ich geboren wurde, fand ich die Welt in der Sklaverei des Aberglaubens. Wenn ich sterbe, werde ich sie ebenso verlassen. Der Grund dafür liegt darin, dass das Volk ein Dutzend Glaubensartikel wie Pillen verschluckt und nur in Bezug auf das, was seine Freiheit und seinen Geldbeutel angeht, empfindlicher ist. Es bedenkt nicht, dass die Sklaverei die unausbleibliche Folge ist, wenn es in Dogmen eingebettet wird. Friedrich der Große, Ante Allembert.